Hollari, hollaro, hollari, ari, ari, hollaro. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, denn da kann man fremde Länder und auch fremde Menschen sehen. Hollari. Stürmisch weht im Sommerwind und vom Himmel grüßt die Sonne, ja, ein neuer Tag beginnt. Hollari, hollaro, hollari, aria, aria, hollari, aria, ho. Hollari, hollaro, hollari, aria, aria, hollaro. Es begleiten uns die Fische, kommen auf.